passiert, da ich in neue Welten trat. Hab viel an dich gedacht, Papier hab dich vermisst und gewiss gewusst, dass du wichtig für mich bist und bleibst. Auch wenn die Zeit nur noch knapper wird, doch das gehört dazu, wenn man zum Papa will. So viele Menschen, an die ich so oft denk, bin so reich, wenn ich seh, was die Erinnerung mir schenkt. Doch der Kampf geht weiter, es klingt platt, doch es ist so wahr. Das ist mein Leben, was ich bin und was ich war. Also kram ich alles raus, was mich zu erdrücken droht. Bilder, die die Welt verschweigt, mal ich in solchen Stücken groß. Raus ans Tageslicht, Gegenschlag, lasst uns Pläne schmieden. Und im Huset, lasst uns sammeln, ne Abrissbirne mieten. Lasst uns in ihre Häuser nähen. Und wenn sich je welche hatten, in ihre Träume stehen. Sehe es nicht nur in Kopenhagen, nein auch in Kiel. Abseits des Konsums zählt der Mensch nicht viel. Willkür, Repression, nicht nur in Mexiko. Die Freiheit so hoch geschätzt, sie brennt lichterloh. Das ist ein Lebenszeichen, werde bei dir bleiben. Kräfte bündeln, motivieren, niemals von dir weichen. In diesen Zeiten wär's falsch zu schweigen. Lasst uns frei schützen, leben sie aus weit. Das ist ein Lebenszeichen, werde bei dir bleiben. Kräfte bündeln, motivieren, niemals von dir weichen. In diesen Zeiten wär's falsch zu schweigen. Lasst uns frei schützen, leben sie aus Weiten. Das Leben ständig im Fluss, ständig Neues. Du weißt, dass du mir alles letztendlich bedeutest. Trotz all der Schmerzen, die die anderen erleiden. Trotz all der Bilder, die stehen zwischen uns beiden. Trotz dem Gestank des Todes, der Quälerei. Die Hoffnung bleibt in mir, die Scheiße geht vorbei. Die Ruhe trügt, der Krieg ist nicht weit entfernt. Doch das neue Leben, das kam, hat mich gestärkt. Danke dafür, so hab ich Kraft, euch beizustehen. Und immer noch den Mut, diese neue Zeit zu sehen. Zeit voll Freiheit, noch weit entfernt wie im Kreml. Hab an euch hier im Kopf, wenn ich mein Leben händel. Seh die Macht und in welchen Händen sie liegt. Befehle gegen das Leben, Leben kämpfen im Krieg. Ich kriege Krämpfe von sie, schwarze Löcher der Liebe. Und wir alle löffeln den Fraß der Köche der Kriege. Das ist ein Lebenszeichen, werde bei dir bleiben. Kräfte bündeln, motivieren, niemals von dir weichen. In diesen Zeiten wär's falsch zu schweigen. Lasst uns frei schützen, leben sie aus weit. Das ist ein Lebenszeichen, werde bei dir bleiben. Kräfte bündeln, motivieren, niemals von dir weichen. In diesen Zeiten wär's falsch zu schweigen. Lasst uns frei schützen, leben sie aus Weiten. Kein schönes Lebenszeichen, es ist nicht wenig Druck, den ich ablassen muss. Seht den Hass, den ich spuck. Manchmal krieg ich kaum noch Luft, vielen geht es nicht anders. Ich weiß, dass wir kennen uns in uns nah, denn wir sind anders. Es ist keine Utopie, es ist ein Bauplan. Stein für Stein, ich weiß, dass wir es drauf haben. Und wenn wir's nicht zu Ende kriegen, so beginnt es hier. Und wenn du Zweifel hast, drück auf Play. Drin mit mir. Ich denk an die Knäste, all die Jahre da drin. Denk an die Lügen im Außen und die Wahrheit im Innen. Es ist klar, was wir sind, doch offen, was wir werden. So ging's jeder Generation, hoffen und sterben. Doch es gibt mehr, ja noch laufen die Tränen. Ich bin Azubi, lern mit Kinderaugen zu sehen. Das ist der Grund, warum ich text und fighte. Krallen, wetze und streite bis zum letzten Befreiten. Das ist ein Lebenszeichen, werde bei dir bleiben. Kräfte bündeln, motivieren, niemals von dir weichen. In diesen Zeiten wär's falsch zu schweigen. Lasst uns frei schützen, leben sie aus weit. Das ist ein Lebenszeichen, werde bei dir bleiben. Kräfte bündeln, motivieren, niemals von dir weichen. In diesen Zeiten wär's falsch zu schweigen. Lasst uns frei schützen, leben sie aus weit. Hab hier mein Freund, heute bin ich wieder hier bei dir. Tiefen des Bewusstseins, Zeit allein zu sein. Der Gedanke ohne dich ist paradox und fürchterlich. Nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was ich schreibe. Das weiß ich leider erst, wenn die Zukunft es mir zeigt. Verweigst du, weil sie klingt der Scheißheit. Wer schweigt, hat kein Herz. Sind wir kämpft, kein Verstand. Sind wir kämpft, kein Verstand. Das ist ein Lebenszeichen, werde bei dir bleiben. Kräfte bündeln, motivieren, niemals von dir weichen. In diesen Zeiten wär's falsch zu schweigen. Lasst uns frei schützen, leben sie aus weit. Das ist ein Lebenszeichen, werde bei dir bleiben. Kräfte bündeln, motivieren, niemals von dir weichen. In diesen Zeiten wär's falsch zu schweigen. Lasst uns frei schützen, leben sie aus Weiten.